sie nennen mich Queen, Queen, Queen, Queen, Queen. Und ich flieg, flieg, flieg, flieg, flieg. Meine Fantasie, sie, sie, sie, sie, sie endet nie, nie, nie. Ich flöß mir etwas ein und sag, ich war's nicht. Medikamentös herbeigeführte Mydriasis. Hört auf mich anzuschauen, ich schwöre, Mann, ich war's nicht. Treibe mich langsam in den höchst geglaubten Wahnsinn. Seit meiner Kindheit lebe ich im Wahn, denn ich benehme mich nicht mehr normal. Aber dennoch erwäge ich den richtigen Pfad, doch egal was ich sag. Ich bin nicht normal, nagel mir meinen eigenen Sarg. Mach Therapie, Diazepam, Amphetamin. Alle anderen Gefühle, die ich hatte, wurden einfach besiegt. Quetiapin, verdammt, ich zernehme mein Leben an den vier Wänden. Erläuter keine Themen, weil sie hier enden. Und nehme mein Talent in die Hände. Seh keine Grenzen, werde die Erkenntnis lenken. Tja, und so steh ich da. Gott, meine Wege sind klar. Doch, es ekelt mich an, los, halt deinen Mund und leb was du sagst. Queen, Queen, Queen, Queen, Queen. Und ich flieg, flieg, flieg, flieg, flieg. Meine Fantasie, sie, sie, sie, sie, sie endet nie, nie, nie. Du lässt mich warten seit einem Jahr und sagst, ich war's nicht. Und ich bleib für dich stark und erwart nichts. Und jedes Mal, wenn ich dich frag, wirst du panisch. Mir ist das egal, verdammt, du warst's nicht. Ich suche die Schuld bei mir, bin verwirrt. Jeder Streit, der passiert, liegt an mir. Ich schreibe diese Zeile mit dem Schweigen meiner Seele. Werde damit zeigen, dass ich rede. Bleib hier. Du machst einen großen Fehler. Ich bin Wiederholungstäter, frag nicht, ob das geht. Paradoxer Weg. Gott, ich gebe keinen Fick auf mein Leben. Doch geht's um deines, muss ich mir einreden. Dass ich die Schuld trage und für alles einen Grund habe. Du tust mir weh und ich bete um Vergebung. Tja, und so steh ich da. Gott, meine Wege sind klar. Doch, es ekelt mich an, ich hol mir das Zeug und hebe sie das Glas. Queen, Queen, Queen, Queen, Queen. Und ich flieg, flieg, flieg, flieg, flieg. Meine Fantasie, sie, sie, sie, sie, sie endet nie, nie, nie. Ich flöß mir etwas ein und sag, ich war's nicht. Medikamentös herbeigeführte Mydriasis. Hört auf mich anzuschauen, ich schwöre, Mann, ich war's nicht. Treibe mich langsam in den höchst geglaubten Wahnsinn.